startete ich Hardcore. Das war Teil deiner Ironie. Das war damals so. Und was ihr hört und was nicht, den holt bei Salem Power. Ist eure eigene Interpretation. Es macht mich trotzdem sauer. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Kraft meiner Wassersuppe markierte ich den starken Mann. Dass das funktionierte, an mir war doch gar nichts dran. Parteien, Krummig Skinnen, sie machten uns ganz schön ein vor. Wie kleine Kinder bestaunten wir die Muskeln des New York Hardcore. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollten keine, wollten wir nicht. Wir wollen keine, wollen wir nicht.